dem Guten und dem Schlechten. Er hat mir gezeigt, auch Worte können verletzen. Und diese Zeit, die könnte mir keiner ersetzen. Shit, wie könnte ich je vergessen? Na, Hip-Hop und nicht. Ich hab angefangen, scheiß drauf, Mann, ihr kennt diese Geschichten. Ich hab angefangen und bin jetzt hier, der Rest ist nicht so wichtig, Mann. Hip-Hop ist riesig, doch oft nur Belustigung. Ein bisschen Zoo mit viel Gewalt für das Mainstream-Publikum, Mann. Und ich seh dort die Hip-Hop-Bravo im Regal und fühl mich echt peinlich berührt. Schau, mein Leben ist normal, mir ist egal, wer mit wem jetzt wieder Beef hat. Meine Zeit ist mir zu kostbar für den Streit von paar Idioten. Anfang 30 oder Ende 20, gut, ich kann es ignorieren. Ich manchmal drüber amüsieren, doch die Leute reduzieren alles auf ein paar geldgeile Idioten ohne Hirn. Wenn einer stirbt, dann heißt das Hip-Hop ist dran schuld, was ist passiert? Und ich benutze hier Hip-Hop-Synonym mit Rap, weil's eh egal ist, keiner checkt den Unterschied, gibt's überhaupt noch ein? Ich geh auf SHV-Konzert und seh nur Honks, die denken, sie wären aus der Bronx und denken, pass ich hier überhaupt noch rein? Er hat mich geprägt im Guten und im Schlechten. Er hat mir gezeigt, auch Worte können verletzen. Und diese Zeit, die könnte mir keiner ersetzen. Shit, wie könnte ich je vergessen? Na, Hip-Hop und ich. Er hat mich geprägt im Guten und im Schlechten. Er hat mir gezeigt, auch Worte können verletzen. Und diese Zeit, die könnte mir keiner ersetzen. Shit, wie könnte ich je vergessen? Na, Hip-Hop und ich. Und es klingt sicher leicht backpackerisch, doch mir ist heute doch fast egal, ob einer Backpacker ist. Mir wurde nur Ignoranz vermittelt von dem Dreck. Besser ist, du nimmst die Scheuklappen ab, Junge, sonst wirst du bescheuert. Und ich dachte, euer Credo sei Toleranz und Liebe, doch so viele DJs wollen neue Platten nicht mehr spielen. Also Hip-Hop, hooray, früher war ja alles besser. Ich bin fremd in beiden Welten, werd wahrscheinlich niemals sesshaft. Und feier trotzdem vieles, denn mein Herz ist hängen geblieben auf dem Scheiß. Alte Liebe rostet nicht, der Beweis. Manchmal fühle ich mich zu alt, denn so viele, die ich kenne, mein Alter hören kein Hip-Hop aus Deutschland, weil sie das Scheiße finden. Ich weiß, ich bin nicht open-minded, nicht zu 100%, doch ich kann deutsche Mucke feiern, geh ins Netz und nur sehen, die Szene lebt in einem Forum. Und MCs ficken das Game ab jetzt direkt aus ihrer Wohnung. Oder wie?